Hallo und herzlich willkommen zum dritten News-Podcast im Jahr 2012. Heute geht es mal wieder um die News, ein bisschen verspätet, aber trotzdem hoffentlich aktuell. Und mit dabei ist heute auch Marcel. Ja, hallo. Ja, und dann starten wir auch gleich mal mit dem heutigen News-Podcast zu zweit. Wir haben uns da mal ein neues Konzept ausgedacht. Und zwar fangen wir jetzt nicht mit den News aus der Active Content Community an, sondern mit einem kurzen Nachrichtenüberblick in 100 Sekunden, in dem die wichtigsten Informationen aus dem letzten Monat schon einmal kurz zusammengefasst dargestellt werden. Active Content wird ab März zur besten Sendezeit bei Viva laufen. Geplant sind Ausstrahlungen am Samstag, den 3., 17., 24. und 31. März ab 20.25 Uhr bzw. 20.10 Uhr. RTL 2 beendet die Ausstrahlung der Kinofilme bereits nach dem 8. Film. Dahingegen sichert sich Kase die Lizenz zum 15. Film. Egmont Manga und Anime plant die Neuauflage des Kaito Kid Mangas. Im japanischen Anime wurden 6 neue Episoden gezeigt. Nach dem zum Sterben köstlichen Rahmen trat bei der Konfrontation der Schlussfolgerungen im Geisterhotel mit Masumi Sera ein neuer Charakter auf die Bühne. Zudem neuer Trailer zum 16. Film und neuer Realfilm im Frühjahr. Mit Kapitel 804 bis 808 erhielt der japanische Manga seinen bisher längsten Fall in diesem Jahr. Können Sato und Konnen Inspektor Takagi befreien? In Kapitel 809 findet Konnen dann die Spur im Zimmer. Und auch Ai und Okiya sind mit dabei. Okay, nach der kurzen Zusammenfassung starten wir jetzt mit den richtigen News, mal kurz weiter ausgeführt. Und zwar, wie bekannt, beim Anime in Deutschland. Da gibt's ja wieder jetzt eine Menge zu berichten, da ja Viva zurzeit Detective Conan ausstrahlt. Nicht nur innerhalb der Woche, sondern jetzt auch am Wochenende, wie wir gerade eben schon kurz angedeutet hatten. Und zwar sind im März 4 Ausstrahlungen zur Primetime geplant. Das ist einmal am 3. März mit 5 Folgen, am 17. März mit 6 Folgen und am 24. und 31. März auch jeweils mit 6 Folgen. Die starten dann ab 20.10 Uhr immer und enden dann um 22.45 Uhr. Also habt ihr 2 Stunden und 35 Minuten pure Unterhaltung mit Detective Conan immer und 6 interessante Folgen, die dann jeweils die Wiederholung aus der Vorwoche darstellen. Also es laufen dann immer die Folgen, die am Montag bis Mittwoch bereits auf dem Sendeplatz ab 18.30 Uhr im Fernsehen bei Viva zu sehen waren. Also keine neuen Folgen. Also könnt ihr auch, wenn ihr nur innerhalb der Woche guckt, auf dem aktuellen Stand bleiben, was die Folgen bei Viva angeht. Dahingegen, wenn ihr nur am Samstag guckt, dann seid ihr nicht auf dem aktuellen Stand, da dann eben die Folgen von, die am Donnerstag und Freitag zur Sendezeit ab 18.30 Uhr laufen, die habt ihr dann leider nicht. Also ich finde es sehr schön, dass Viva sich dazu entschlossen hat, Detective Conan auch jetzt nicht nur in der Woche, sondern auch am Wochenende zu zeigen. Und ab 20.10 Uhr, also zur Primetime, ist doch schon sehr schön. Und ich werde auf jeden Fall versuchen einzuschalten, kann das aber nicht immer garantieren, da ich abends auch anderen Verpflichtungen nachkommen muss. Und ja, aber trotzdem sehr schön. Und ich kann nur jedem Fan empfehlen, der innerhalb der Woche die Folgen nicht anschauen kann, der sollte auf jeden Fall am Wochenende dann sich vor den Fernseher setzen. Und ich denke mal, abends wird jeder irgendwie Zeit finden, da auch mal reinschalten zu können. Vielleicht auch erst später, also da verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Ja, ich denke auch, dass damit für viele ein dieser Traum wahr wird. Also Anime ist zur Primetime nach 20 Uhr. Und da gibt es eben wirklich Mühe eben und bietet auch erstmals eben 2 Stunden Detektiv Conan im Blog an. Ja, das höchste wahrscheinlich war bisher eben die 1-Stunden-Ausstrahlung etwa der Conan-Film auf RTL 2. Diesmal ist das wirklich ein langer Conan-Abend immer, den man sich dann anschauen kann nach 20 Uhr auf Viva. Ja, das ist ja die längste zusammenhängende Reihe an Detective Conan-Folgen. Ganze 6 Folgen hintereinander und auch das erste Mal, dass Detective Conan überhaupt zu so einer späten Zeit gezeigt wird. Also ich glaube 18.30 Uhr war ja damals schon die späteste Uhrzeit, zu der Detective Conan jemals gezeigt wurde. Und jetzt dann eben 22 Uhr oder so, wo Detective Conan noch läuft. Also das ist schon schön, dass dann auch später am Tag Detective Conan nochmal zu sehen ist im Fernsehen. Ja, RTL 2 hat da eher bisher gegenteilig gearbeitet. Die Filme liefen da ja im letzten Jahr immer so gegen 13 Uhr. Und naja, jetzt die Filmwiederholungen um 6 Uhr morgens am Sonntag, wo nicht so wirklich jemand Lust hat aufzustehen vielleicht. Also schon ein ziemlicher Gegensatz. Ja, wo wir auch schon bei RTL 2 sind. die haben ja letztes Jahr angekündigt, alle 13 Detective Conan Filme auf dem Sendeplatz am Sonntagmorgen wiederholen zu wollen. Allerdings gab der Sender jetzt überraschend bekannt, dass bereits nach dem 10. Film Schluss ist. Also Film 11 bis 13 soll nicht mehr gezeigt werden. Womit das zu begründen ist, weiß wahrscheinlich nur der Sender selbst. Und aktuellen Informationen zufolge soll bereits nach dem 8. Film jetzt schon Schluss sein. Also lief dann bereits am letzten Sonntag der letzte Film auf dem Sendeplatz von RTL 2 am Sonntagmorgen. Was ich natürlich sehr schade finde. Ich denke mal, obwohl RTL 2 nicht so gute, ja, nicht so sehr beliebt war bei den Fans, haben doch einige die Möglichkeit genutzt, um sich die Filme nochmal anzuschauen, wenn sie nicht das Geld haben, um sich die DVD zu kaufen, was natürlich auch völlig verständlich ist. Oder ja, nochmal reinzuschauen in die tollen Filme. Also, ich habe beim 6. Film auch die Chance genutzt und mir den Film angesehen. Fand ich nochmal sehr schön. Und ja, finde ich jetzt schade, dass RTL 2 dann so früh Schluss macht und auch von 13 auf 10 Filme runterschrauben, dann jetzt nochmal auf 8 Filme eventuell. Also, was sie da für eine Politik betreiben, das kann ich nicht so ganz verstehen und nachvollziehen. Aber zum Glück haben wir ja Viva. Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ich kann das auch nicht verstehen. Also gut, einerseits die Uhrzeit war zwar sehr, sehr früh, aber trotzdem waren die Einschaltquoten wohl ziemlich gut für die Zeit. Und ja, da kann ich nicht verstehen, wenn RTL 2 schon die Rechte für die Ausstrahlung hat, warum sie denn einfach spontan in der Mitte abbricht, erst nach Film 10 und jetzt sogar nach Film 8. Also die 5 Filme, die eigentlich noch ausstrahlen hätten dürfen, einfach nicht ausstrahlen. Ja, da weiß ich auch nicht, was da in ihren Köpfen vorgeht. Tja, bleibt ein Rätsel. Mal sehen, ob die Wahrheit irgendwann ins Licht kommen wird. Die eine. Ja, es gibt ja nur eine. Ja, dahingegen haben wir ja noch gute Informationen bezüglich der Filme zu vermelden. Und zwar gab Kase bekannt, sich die Lizenz an der Veröffentlichung des 15. Films hier in Deutschland gesichert zu haben. Allerdings wollte der deutsche Publisher, der bereits auch die ersten 14 Filme hier in Deutschland veröffentlicht hat, bisher noch keinen genauen Termin nennen, wann der Film rauskommen soll. Und hat auch sonst noch keine Informationen dazu gemacht, ob das denn jetzt nur als DVD oder auch wieder mit Blu-ray veröffentlicht werden soll. Und auch der Titel des Films, also der offizielle deutsche Titel, ist bisher noch nicht bekannt gegeben worden. Der übersetzte Titel lautet ja in etwa Die Viertelstunde der Stille, was ich auch sehr schön finde. Und ich hoffe mal, dass sich Kase dann nicht irgendwie zu die 15 Minuten der Ruhe oder sowas durchringen lässt. Also das finde ich irgendwie ein bisschen abwegig. Bei Film 14 und 13, da ging das ja teilweise noch mit den übersetzten Namen und dann den offiziellen Namen. Aber hier würde ich mich schon sehr freuen, wenn man dann auch die von mir bevorzugte Variante vielleicht nehmen könnte. Naja, bleibt abzuwarten. Ich denke mal, da werden in den nächsten Wochen noch weitere Informationen zu folgen. Und man kann dann mit einem Release im April oder Mai oder vielleicht auch Juni 2012 rechnen. Ja, wobei ich jetzt eigentlich den Titel Die 15 Minuten der Stille eigentlich ganz okay finde. Also die 15 Minuten der Ruhe vielleicht nicht. Ruhe klingt so ein bisschen harmlos. Stille klingt da vielleicht ein bisschen besser. Aber ja, was vielleicht, ja. Ich finde das so ein bisschen komisch mit der 15. Also wenn man so, also geschrieben, also mit Buchstaben finde ich das noch ganz in Ordnung. Aber so mit Zahlen vorne auf dem Cover, ich weiß nicht. Das sieht dann schon ein bisschen komisch aus, finde ich. Passt aber doch ganz gut zur Filmnummer, ist doch der 15. Film, da passt das doch super. Ja, Ja, ist klar, ist wieder Meinung. Da kann man streiten. Stimmt. Ja, aber was bestimmt auch noch interessant wird, also ich denke mal, wir können ja so vielleicht für den Mai oder spätestens Juni, denke ich, mit dem Film rechnen, aber ob es diesmal wieder eine Blu-ray geben wird, also ich vermute ja schon, weil in den Top 100 der Kase-Titel aus dem letzten Jahr, so 2011, war ja die Blu-ray vom 14. Detektiv Conan-Film die am besten verkaufte Blu-ray von Kase. Also denke ich mal, können wir wieder eine Blu-ray erwarten. Aber ja, das hat Kase auch noch nicht bekannt gegeben, ob es eine geben wird. Ja, wir hatten ja auch schon mal die Diskussion hier, oder ich hatte das mal angesprochen, dass die ja bei der Blu-ray keine Zusatzmaterialien, also kein Booklet dazulegen und so weiter. Also das würde ich mir auch schon wünschen, wenn man dann den wieder als Blu-ray rausbringt, dass man dann auf jeden Fall ein Booklet zu beilegt. Wobei ja auch der 15. Film als Blu-ray noch ein bisschen teurer ist als die DVD. Also von daher sollte man auf jeden Fall, denke ich mal, ein Booklet noch dazulegen und auch die extra Materialien auf der DVD, auf der Blu-ray dann ja noch dazu packen. Naja, werden wir dann alles sehen. Ich bin mal gespannt. Ist ja sowieso komisch, dass sich jetzt Kase hier erst im Februar zu Wort meldet, was die Veröffentlichung des 15. Films angeht. In den letzten beiden Jahren war es ja schon früher beim 14. und beim 13. Film. Also bin ich mal gespannt auch, wann denn jetzt der Film genau rauskommen wird. Ob das eine Verzögerung um die Zeit gibt, in der sie jetzt die Ankündigung gemacht haben. Also, naja. Ja, ich weiß es auch nicht mehr, wie es in den letzten Jahren war, um welchen Zeitpunkt. Aber ich erinnere mich noch, dass es da irgendwie, ich glaube im März oder so, gab es doch irgendwie so eine Bekanntgabe, es gibt Probleme bei der Druckerei oder so und deswegen verzögert sich das noch. Ich glaube, das war beim 14. Film. Ja, das war beim 14. Film. Der 13. erschien ja nach Plan. Aber die Ankündigung, dass der Film überhaupt erscheinen soll, die gab es, glaube ich, ein bisschen früher als jetzt. Also jetzt sind wir erst im Februar und ich glaube, das war schon im Januar oder noch früher gar. Ja, ich glaube auch, aber ich weiß es nicht genau. Also ich glaube, es war früher, ja. Gut, dann machen wir mal weiter mit dem Manga in Deutschland. Da haben wir jetzt zu Detective Conan direkt nichts zu berichten. Da erscheint er jetzt im März. Okay, ich kann, jetzt berichte ich doch was. Im März erscheint er da der nächste Band, 73. Falsch, 72. 73 erscheint im Mai. Und dann gibt's nächste Woche wie gewohnt auch einen Themenpodcast dazu, wenn wir denn den Band alle rechtzeitig in die Hände bekommen sollten. Sonst folgt er eben entsprechend eine Woche später. Ja. Jetzt aber die wirklich wichtige Ankündigung zum Manga in Deutschland und die betrifft diesmal Kaito Kid. Und zwar hat EMA da bekannt gegeben, die 4 Bände nochmal neu auflegen zu wollen. Und zwar im Frühjahr-Sommerprogramm 2012. Und da sollen die Veröffentlichung dann wahrscheinlich ab Oktober 2012 beginnen, soweit ich das in Erfahrung bringen konnte. Genau, man will sich ja da auch an der Neuauflage des japanischen Originals bedienen. Also da gab es ja die sogenannte Treasured Edition. Die erhielten ein neues Cover und da will auch EMA sozusagen nachlegen und die bereits vergriffenen 4 Bände jetzt mit diesem neuen Cover als Kaito Kid Treasured Edition ab Oktober, wie sie geschrieben haben, rausbringen. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, weil dann kann ich mir die Bände auch endlich mal zulegen. Den Anime habe ich ja schon gesehen dazu und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, werde ich zugreifen. Ja, ich natürlich auch, wie es sich gehört. Ich denke mal, das ist auch eine gute Methode, um dann die Lücken, die bei Detective Conan jetzt immer im Manga entstehen, zu schließen. Also dann wird wahrscheinlich wieder so ein zweimonatiger Veröffentlichungsrhythmus gefunden werden können. Und ich werde mir die Bände natürlich auch kaufen und habe hier auch schon die Bände 2 bis 4 von der älteren Version noch liegen. Und wenn wir dann die Podcasts dazu machen, habe ich auch endlich wieder Möglichkeiten, die dann zu vergleichen und mal zu schauen, was denn da anders ist als bei den bisherigen Bänden, die ja auch schon alle vergriffen sind. Also hat EMA da praktisch so eine Marktlücke erkannt und dann jetzt eben entsprechend reagiert, was ich ziemlich gut finde. Ja, und auch Interesse ist ja auch groß. Also sie haben geschrieben, es gab viele Anfragen bezüglich Kaito Kid. Und ja, ich denke mal, die Bände werden sich auch ganz gut verkaufen. Denn. Ja, wir hatten hier schon mal im Podcast auch spekuliert, dass EMA ja eventuell nach Veröffentlichung der Treasured Editions in Japan eine Neuauflage hier in Deutschland anstreben könnte. Und dass sie das jetzt gemacht haben, ist natürlich super. Also ich meine, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt. Dann sind wir auch schon durch mit den News für Deutschland. Dann gehen wir mal zu rüber nach Japan. Und zwar liefen dort ja wieder eine Menge neuer Episoden im japanischen Fernsehen. Und dann beginnen wir hiermit mal mit der Auflösung um das Ziehen der Karuta-Karten im letzten Augenblick. Also der zweite Teil dazu, den hatten wir letztes Mal noch nicht besprochen. Ich denke mal, der Inhalt sollte klar sein und dann geben wir jetzt nochmal kurz unsere Meinung dazu ab. Ja genau, das ist ja noch sozusagen der Neujahrsfall. Also mit Karuta-Karten spielt man ja zum Neujahr. Und wie wir schon, oder ich habe es ja, glaube ich, im letzten Cast angesprochen, dass ich den Fall so eher mittelmäßig fand. Ich finde es ganz nett, dass es mal wieder einen Code gibt. Und ich habe selbst auch mal Karuta-Karten gespielt, deswegen kann ich das alles ganz gut nachvollziehen an sich. Ja, ansonsten ist es halt ein japanisches Rätsel mit, ich erinnere mich kaum noch, aber da hat halt dieser Junge, der da von den zwei Entführern festgehalten wurde, eben ein Code mit den Karten gelegt und die Detective Boys haben es geschlussfolgert, mit und ohne Conans Hilfe, der dann über Handy mit ihnen in Kontakt war. Und ich will ja nicht die Auflösung verspoilern. Das Ende war ganz okay. Also handlungstechnisch, ja, was gebe ich da? 2 Detective Boys Abzeichen, glaube ich. Also fast durchschnittlich etwa. Jo, ich würde da schon auf 3 gehen. Also es war ein ganz interessanter Fall mit dem Code. Was ich allerdings ein bisschen nerven fand, waren die Entführer, die dann auch am Ende, also ich will jetzt hier nichts verraten, aber die Auflösung, also da taucht natürlich noch eine bestimmte Person am Ende auf und das fand ich natürlich ein bisschen komisch. Also das hätte man vielleicht rauslassen sollen, dann wäre es vielleicht noch ein besserer Fall geworden. Insgesamt 3 von 5 Detective Boys Abzeichen. Also man konnte jetzt so als deutscher Fan nicht wirklich miträtseln. Aber es war trotzdem spannend gemacht und gut zu verfolgen. Also musste ich nicht abbrechen, weil mir der Fall so langweilig erschien. Und ja, dementsprechend dann 3 von 5 Detective Boys Abzeichen. Passt hier ja auch, weil die Detective Boys mit dabei sind. Genau. So, und dann ging es auch gleich weiter. Beziehungsweise im April erwartet uns ja der 16. Film im Japan, der startet dann ja in den Kinos. Und sozusagen als Einstimmung darauf wiederholt man jetzt ein paar Fußball-Episoden. Und zwar folgten ja dann die Episoden 130 und 131, beziehungsweise nach deutscher Zählung dann 140 und 141, glaube ich. Also der Fall um angedrohtes wahlloses Morden im Stadion, beziehungsweise den deutschen Titel nach Schüsse im Stadion. Das war ja die erste Episode mit Ei nach ihrer Einführung, also wo sie eben mit den Detective Boys und Conan dann dieses Fußballspiel zum Stadion sie begleitete und wo sie eben erst ja, ihr Gesicht verbergen wollte und Conan meinte dann, sei mutig und nimm die Mütze ab und so. Ja, ich denke mal, den Fall müssen wir nicht weiter besprechen, den gab es ja schon in Deutschland. Aber ich finde es ganz interessant, dass man eben den wiederholt, weil ja jetzt der Film, der 16. ein fußballbasierter Film ist. Ja, dann machen wir mal gleich weiter mit den nächsten Folgen, die 9 Folgen in Japan zum Sterben köstlicher Rahmen. Die liefen am 4. und am 11. Februar 2012 und ich muss sagen, der Fall war ziemlich interessant. Also Conan und Kogoro besuchen dort ein Restaurant, das eben mit dem Wahlspruch oder mit dem Werbespruch zum Sterben köstliches Rahmen wirbt und dann tauchen dort diverse Personen im Restaurant auf. Und der eine, der redet dann immer von Selbstmord und passenderweise stirbt er dann auch. Und die anderen, die im Restaurant eben anwesend sind, eine Kellnerin, der Koch und ein benachbarter Friseur, die sind dann eben tatverdächtig und dann gilt es eben, den Mord aufzuklären. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich um einen Mord handelt. Und ich muss ehrlich sagen, der Fall war richtig gut. Ich hatte ihn aus dem Manga gar nicht mehr so gut in Erinnerung. Das war ja der letzte Fall, bevor eben diese große, ich sag mal, Ära jetzt hier einbricht mit Zera eben, wo wir auch gleich noch zu kommen werden. Von daher war das so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, bisschen überflüssig teilweise, findet man immer diesen letzten Fall davor. Aber es war doch gut gemacht. Also ich konnte richtig lachen, auch als Kogoro da das Rahmen zu sich nimmt. Und also es war wirklich klasse und ich kann dem Ganzen auch nur 4 von 5 Detective Boys Abzeichen geben. Also ja, super Fall. Perfekt ist der Fall nicht, aber er ist mal gut, um wieder, also auf jeden Fall einer der Vorzeigefälle in den letzten Wochen, Monaten hier. Ja, da kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Ich finde es ja besonders toll, dass eben in dem Fall hier Conan und Kogoro alleine sind und diesmal ohne Ranma. Also das finde ich auch eine sehr schöne Konstellation, nur mit Kogoro eben. Und ansonsten Megure am Tatort und Takagi ist relativ Standard. Aber es ist wirklich sehr viel Witz hier dann, also dass Kogoro und Conan alleine sind. Kogoro niest Conan auf die Brille. Oder es gibt halt dieses zum Sterben, diese zum Sterben köstliche Rahmen. Und natürlich stirbt dann gleich jemand, einer der Gäste, nachdem er davon probiert. Und wie du meintest, er redet halt davon, einen Skandal auszulösen in dem Restaurant, also macht sich unbeliebt. Er will einen Skandal auslösen, indem er halt Ramen zu sich isst und danach stirbt. Und dann stirbt er tatsächlich an einer Vergiftung. Also ich fand den Fall wirklich sehr lustig, sehr gelungen. Für mich der Höhepunkt seit dem Kira-Fall 603, 605. Also der beste Fall für mich seitdem und ich gebe volle 5 Sterne dafür. Der Animationsstil war auch nahezu perfekt, glaube ich. Also da würde ich auch 4 geben. Die zweite Episode war auch fast so gut wie die erste und da hat vielleicht ein bisschen Witz noch gefehlt, den man hätte einbringen können. Dafür würde ich dann 4 geben. Also insgesamt ein wirklich sehr guter Fall für mich, der beste seit einem Jahr ungefähr. Dann geht's weiter mit dem spannenden Fall, den ich ja gerade eben schon angekündigt hatte, und zwar die Konfrontation der Schlussfolgerung im Geisterhotel. Hat ja schon so einen interessanten Namen. Und zwar tritt dort der neue Charakter Masumi Sera das erste Mal auf und das ist auch wieder ein Zweiteiler. Die beiden Episoden liefen am 18. und 25. Februar. Genau, ja, da treffen ja Ran, Sonoko und Conan auf einer Busfahrt zum Haido Hotel auf diesen einen sehr mysteriösen Charakter namens Gera. Und zwar denkt Sonoko erst, es wäre ein Perverser, der sie am Probegrapscht, aber stellt sich dann raus, dass er sie retten wollte vor einem anderen. Aber eben wegen dieser Verwechslung artet das Ganze erst in ein Duell zwischen Ran und Sera aus. Ran will eben Rache dafür üben für Seras perverse Tat. Und dann wird klar, dass Sera Jeet Kune Do beherrscht, diese eine Kampfkunst. Und später im Hotel dann kommt es eben zu einem Selbstmord, weil eine Person vom Dach fällt auf den Parkplatz. Und dort ist ja erst eine Frau, die meint, einen Schatten gesehen zu haben auf dem Dach. Und dann stürmen gleich alle aufs Dach. Erst Conan und Sera kommt dann hinterher. Dort finden sie halt die Kleidung von dem Opfer. Und Sera ruft aber gleich aus, es handelt sich hier um keinen Selbstmord, sondern ganz offensichtlich um einen Mord. Also beginnt ab hier sozusagen die Konfrontation der Schlussfolgerungen zwischen Sera und Conan. Also sozusagen, wer gewinnt das Duell der Schlussfolgerungen? Wer wird den Fall zuerst lösen, Sera oder Conan? Und Conan muss natürlich vorsichtig sein, da er vor diesem, Sera puppt sich ja später als Frau, das kann ich ruhig sagen, das wird in der nächsten Episode klar. Er muss vor Sera vorsichtig sein, dass er seine Identität nicht verrät. Und da wird es dann ganz interessant, finde ich. Und es handelt sich eben um ein Geisterhotel, dem Episodentitel nach, weil der Mord sozusagen auf dem Dach von diesem Hotelteil stattfand, wo immer mal wieder ein Rollstuhl ohne Person drauf gesichtet wurde, der leer durch die Gänge halt fährt. Und deswegen ist es sozusagen ein Geisterhotel, weil dort der Geist eines verstorbenen Mannes, wenn ich mich richtig erinnere, halt immer umgehen soll in diesem Rollstuhl. Und ja, da versuchen jetzt Conan und Sera den Trick zu finden. Und ja, also zum Inhalt. Der Trick war sehr leicht durchschaubar, wie ich finde. Ansonsten ist es auch ein Fall, wo der Täter klar ist von Anfang an. Also es gibt eigentlich nur einen Verdächtigen, weil die anderen noch gar nicht mit Namen benannt sind. Und der Fall war mittelmäßig vielleicht. Wurde durch Sera natürlich ganz interessant dann gemacht, weil sie wirklich ein interessanter Charakter ist, wie ich finde. Also dem Fall gebe ich 3 Sterne und der Animationsstil war schlecht, fand ich hier in dem Fall. Also auch Sera war nicht sehr hübsch gezeichnet. Ich habe sie mir auch ein bisschen anders vorgestellt von der Stimme. Also sie trifft nicht so diesen frechen Charakter, wie ich finde, im Manga. Und ihr Zeichenstil gefällt mir nicht ganz so gut im Anime. Also animationstechnisch vielleicht so 2 Sera. Ja, was gibt man Sera? Sera Röcke vielleicht, weil sie eine Frau ist. Ja. Also ich fand den Fall auch, durchschnittlich. Der Fall an sich war meiner Meinung nach ein bisschen schwerer zu durchschauen. Also ich konnte da nicht ganz so gut mitkommen. Vielleicht auch, weil ich die Örtlichkeiten ein bisschen verwirrend fand. Ansonsten war das auch nicht wirklich gut. Bei Seras Stimme hatte ich auch erst meine Probleme, da irgendwie Verbindung zu dem Charakter aufzubauen. Am Ende der ersten Folge, also ich habe bisher nur die erste Folge gesehen, ging das dann aber doch ganz gut und ich finde die Stimme auch nicht schlecht. Hätte mir natürlich auch gewünscht, dass man vielleicht die von Mobile Suit Gundam nimmt, aber die Synchronsprecherin von Sailor Mas, also dem Pendant zu Masumi Sera, ist ja leider schon verstorben, von daher war das schlecht möglich. Ich weiß noch genau, als ich damals den Manga-Fall hier im Podcast besprochen hatte, ich erinnere mich eigentlich selten an meine Bewertung dort, aber damals hatte ich, glaube ich, auch schon bemerkt, dass der Fall ziemlich komisch war und es sicherlich bessere Fälle gibt, um ein Debüt eines neuen Charakters einzuleiten. Das werdet ihr auch später nochmal merken, wenn dann wieder neue Charaktere dazukommen. Das, also, von daher muss ich hier mal, was gebe ich, vielleicht 2 von 5 Detective Boys Abzeichen oder Sera Röcken, weil eben Sera mit dabei ist. Also, sonst, ja, okay. Also, ich will nicht weiter über diese Folge reden. Machen wir es kurz. So. Also, ich finde, sie ist auf jeden Fall besser als die Zombie-Episode. Es gab da so ein Anime-Original, 581, glaube ich. Und auch für mich ein bisschen besser als der Karuta-Kartenfall, weil man hier besser miträtseln kann. Aber ich fand auch, eine Stelle kam im Manga etwas rüber, eben wo Sera so, während Conan da den Fall präsentiert, so ein bisschen aufmerksamer zu Conan schaut. Das kommt, finde ich, im Anime nicht ganz so gut rüber. Eigentlich auch ganz gut, aber im Manga ist es besser gelöst, finde ich, diese eine Szene, wo sie zu Conan schaut. Ja, Dann lief ja jetzt in Japan schon die erste Folge zum nächsten Fall, und zwar ist das der Fall um die Belagerung der Delektei Mori. Und dann folgen danach dann eben noch in den beiden kommenden Wochen noch zwei weitere Folgen zu diesem Dreiteiler dann, wo es auch weitergeht mit dem neuen Charakter Masumi Sera und dann eben Ran, Konnen, Kokoro und diversen Charakteren in der Delektei Mori, die dann dort gefangen gehalten werden. Also ein sehr spannender Fall. Vor allem auch Fans von Seras Rock sollten dort unbedingt vorbeischauen. Und ja, ich werde mir die Folgen auf jeden Fall auch anschauen, natürlich. Also, dumme Frage. Fans von Seras Rock finde ich auch ganz gut. Das erinnert mich auch an diese eine Szene. Im Manga hat man ja diesen Kick von ihr. Da hat man ja ihre Unterhose so gesehen, um so zu zeigen, dass sie wohl doch ein Mädchen ist, um das nochmal zu verdeutlichen. Und ich glaube, ich habe in Anime mal reingeschaut, da wird die Szene wirklich verharmlost. Also da merkt man wieder, dass man im Anime doch das auch für ein etwas jüngeres Publikum gleichzeitig machen will, dass die Serie da auch okay ist. Also dass man die auch jüngeren Zuschauern problemlos zeigen kann. Aber Ich glaube, bei Ran kann man auch noch unter den Rock schauen. Also aber das werdet ihr wahrscheinlich im Anime, soweit ich das gerade eben verstanden habe, wahrscheinlich nicht sehen, aber das könnt ihr dann auch vielleicht im nächsten News-Podcast erfahren und dann vielleicht in die Folge reingucken. Naja. Zu den Episoden, die uns demnächst erwarten, da gibt es noch keine offizielle Ankündigung. Da ist die Anime-Produzenten hinken da wieder etwas nach mit der Veröffentlichung der Episodentitel. Aber es gibt ein paar Informationen, die so durchs Netz schwirren und nicht ganz bestätigt sind, aber teilweise vermutlich stimmen. Also die Belagerung um die Detail wird demnach 3 Episoden umfassen, was auch realistisch ist, weil es ist ein 4-Kapitel-Fall und die erste Episode umfasst, also setzt das erste Kapitel vollständig um und das zweite zur Hälfte, demnach sind 3 Episoden sehr wahrscheinlich. Und danach soll eben eine Wiederholung eines weiteren Fußballfalls sozusagen folgen, als Einstimmung wieder auf den 16. Film, nehme ich an. Ja, das sind nämlich die deutschen Episoden 301 und 302, der falsche Fan. Und da geht es ja wieder um einen Fußballfall, der wird wohl auf den 16. Film auch einstimmen sollen. Und danach soll es diesen Gerüchten nach mit dem Entführungsfall aus dem Manga weitergehen. Dum-dum-dum. Ja, der Episodentitel ist da schon sehr eindeutig. Da wird Ayumi eben entführt und der folgt nach diesen Gerüchten halt. In einem Zweiteil. Und ihr glaubt ja nicht, welcher Charakter denn da auch noch so auftreten wird. Ja. Also ich freue mich schon. Ja, es wird sehr mysteriös werden. Mehr dazu dann später im nächsten Cast wahrscheinlich. Wobei die Fälle dann ja, die beiden Episoden dann ja erst am 7. und am 14. April laufen werden. Also werdet ihr wahrscheinlich im übernächsten Podcast dann was dazu hören. Zum Podcast über die News, zum News-Podcast Mai dann. Also, schon ziemlich weit in die Zukunft vorausgeplant. Ja. So sind wir. Oder beziehungsweise die Informationen könnten sich noch als falsch herausstellen oder eben als richtig beweisen. Dann können wir da auch nochmal kurz zu sprechen kommen. Auf jeden Fall im nächsten Cast. Jupp. So, dann machen wir mal abseits der Episoden weiter. Und zwar gibt's jetzt einen neuen Trailer zum 16. Film. Also in den letzten Jahren waren die da auch früher in Japan. Jetzt erst wurde der 90-Sekunden-Trailer zum 16. Film bekannt gegeben oder veröffentlicht. Und zeitgleich dazu auch das Titellied bekannt gegeben. Das ist nämlich Haru Uta, also auf Deutsch das Frühlingslied. Und das stammt von Yoshioka Kiyoe. Okay. Die hat, glaube ich, auch schon ein Ending zu Bleach beigesteuert und diverse Titel auch zu Naruto Shippuden, soweit ich das in Erinnerung habe, was Marcel da geschrieben hatte. Ich habe mich mal erkundigt bezüglich des Bleach-Endings, dort reingehört, und ich fand das wirklich ziemlich gut. Also, ich bin jetzt nicht der Bleach-Fan, aber was mir so zugetragen wurde, soll eines der besseren Endings dort gewesen sein. Und also von der Melodie her und so könnte es auch schon so zu Detective Conan passen. Wird natürlich dann ein anderes Lied sein als das, was dann bei Bleach als Ending gezeigt wurde. Aber also so melodisch her und vom Feeling passt es auf jeden Fall auch zum Detective Conan Film. Ja, also die Band, die das beitragen wird, ist ja auch recht bekannt und wurde ja 1999 schon gegründet, hat also schon reichlich Erfahrung auch eben in anderen Anime-Serien schon durch Openings und Endings. Ja, die Band heißt Ikimonogakari, also das Lied wird dann von Yoshioka Kyue gesungen. Das ist Ah. halt, genau, das ist die Sängerin, also die Band dann heißt Ikimonogakari und das wird das Titellied sein. Das kann man auch schon in den neuen 90-Sekunden-Trailer zum 16. Film hören. Das ist in der zweiten Hälfte etwa, setzt es ein vom Trailer. Ja, ich bin eigentlich ganz recht positiv angetan von dem Lied. Ja, Oh, das das. hast du noch gar nicht reingehört. Nee, ich hab's auch gar nicht gehört, aber Ach so. ich hab's nur mal den Schluss aus dem Bleach-Ending gezogen, so, also Ach soll ich so, vielleicht nochmal verstehe. tun, Ja, naja. genau, das kann man nämlich im Trailer hören. Und ist jetzt eine Weile her, dass ich den gesehen habe. Also, es ist, glaube ich, ein relativ weiches, aber auch, ja, ganz rhythmisch, nettes Lied. Also, Also praktisch ein durchaus. Kontrast so zu Don't Wanna Lie vom 15. Film, das war ja eher rockig, dann Genau, also passt das wahrscheinlich auch. weniger rockig, ein bisschen ruhiger, aber sehr schön melodisch. Ja, das ist doch schön. Dann wurde auch noch ein neuer Realfilm für das Frühjahr 2012 angekündigt. Und der trägt den übersetzten Titel Shinichi Kudo, der Shinsengumi-Mordfall in Kyoto. Und wie man daraus unschwer auch als Laie erkennen kann, spielt dieser Fall mit Shinichi Kudo in Kyoto. Oh, wirklich? Genau, und zwar soll ja dieser vierte Realfilm inzwischen, im letzten Jahr kam ja der dritte und anschließend die Realfilmserie mit 13 Episoden. Und dieser vierte Realfilm soll jetzt kurz vor der Premiere des 16. Kinofilms am 14. April im japanischen Fernsehen ausgestrahlt werden. Und mit dabei sind auch wieder die Schauspieler aus der Realfilmserie. Und zwar sind das natürlich Shinichi und Ran, die neuen Schauspieler, aber auch. Der Fall spielt ja in Kyoto, also Conan und, nee, ja, Shinichi, nicht Conan, der ist ja nicht in der Serie. Shinichi und Ran und Kogoro, denke ich mal, verpflegt es da eben nach Kyoto. Da ist ja Osaka nicht weit und da sind wieder Heiji und Kazuha mit dabei. Also darf man sich auch wieder auf einen Auftritt von den beiden freuen, die ja schon einmal in der Realfilmserie, ich glaube in Episode 9 war es, mit dabei waren. Jupp, und wer mit dem Wort Shinsengumi nichts anfangen kann, das ist ja der Shinsengumi-Mordfall, das ist eine Samurai-Schutztruppe, soweit ich das jetzt hier von Wikipedia mal schnell herausarbeiten konnte. Gut, dann springe ich jetzt auch gleich mal über zu den aktuellen Kapiteln aus dem Land der aufgehenden Sonne. Nämlich Japan. Da hatten wir letztes Mal schon den neuen Fall mit dem Geschenk um oder für Inspektor Takagi angefangen. Der Fall wurde natürlich jetzt weitergeführt und auch aufgelöst. Es geht nämlich um die Kapitel 804, das Geschenk von Inspektor Takagi, 805, die Wataru-Brüder, 806, der geerbte Schatten der Dämmerung, 807, der stärkste Senpai, 808, später Grabbesuch und das war's dann auch. Also insgesamt 5 Kapitel, also damit auch der längste Fall in diesem Jahr bisher. Und ich würde sagen, auch bisher der spannendste. Also es gab ja nicht bisher so viele Fälle in diesem Jahr. Von Nee. daher auch sehr wahrscheinlich, dass es bisher der interessanteste Fall ist. Wie viele Fälle Also, gab es denn vorher? Und gab es nicht nur einen oder so vorher? Das ja, wäre den also mit noch den ein fünfter. Detective Boys, die auf dem Campingausflug waren. Also, ja, vielleicht wird ein Naja. Detective Boys Fan jetzt sagen, nee, nee, nee, der Detective Boys Fan war besser. Ach, ich weiß es nicht. Verstehe, okay. Ja, ja, auf jeden Fall ist der Fall sehr interessant. Es gibt nicht nur einen Entführungsfall, in den Takagi verwickelt ist, also Takagi wird dort entführt und Conan und die anderen Polizisten rund um Hauptkommissar Matsumoto, der sich da einschaltet, also von höchster Ebene wird jetzt hier nach der Takagi gefahndet. Der Fall an sich ist typisch Aoyama, würde ich sagen. Also es ist wirklich, man kommt nicht drauf, bis man die Auflösung sieht, und wenn man die Auflösung erfährt, denkt man sich, was ist das für ein billiger Fall? Also, ja, besser kann man so einen Fall eigentlich gar nicht machen, so einen Entführungsfall. Gibt dann auch noch interessante Parallelen in Takagi zu Takagis Vergangenheit. Da gab es nämlich einen Inspektor Wataru Date, oder wie auch immer man diesen Namen ausspricht, der bildete eben mit Wataru Takagi zusammen, also Wataru Date und Wataru Takagi sind zusammen die Wataru-Brüder und ja, die waren da früher eben berühmt berüchtigt. Und wenn ich hier mal noch was vorwegnehmen darf, am Ende des Kapitels, des ganzen Falls, taucht noch Amuro Toru oder Toru Amuro auf. Der taucht der, glaube ich, auch zum Anfang ganz kurz auf, nicht? Ja, der ist auch am Anfang kurz zu sehen. Und am Ende auch nochmal, und zwar wird dort bekannt, dass er wahrscheinlich eine Verbindung auch zu Wataru Date hat und damit eventuell auch zu Takagi. Also gibt's hier nicht nur weitere Fortführungen der Handlung rund um Sato und Takagi, was natürlich offensichtlich ist. Da gibt's auch noch einen spannenden Moment, also auf jeden Fall ein Muss für alle Fans rund um die Beziehung von Takagi und Sato, sondern jetzt auch noch eben diese indirekte Fortführung der Haupthandlung rund um Amuro, Sera und Borben und so weiter. Also auf jeden Fall auch für diese Fans dieser Haupthandlung ein Muss. Also er hat Aoyama eigentlich alles so geschickt mit reingebaut, was man so mit reinbauen könnte. Was natürlich fehlt, sind die Detective Boys. Ah ne, die sind auch mit dabei. Ja doch, super. Die waren am Anfang, glaube ich. Ja, stimmt. Ja. Also für jeden eigentlich was dabei, würde ich jetzt mal so sagen. Also ich gebe dem ganzen Fall 5 von 5 Detective Boys Abzeichen. Kann ich auch ja geben, sind Detective Boys mit dabei. Ja, kann man machen. Ja, genau, also es war ja jetzt mal seit wirklich langer Zeit mal wieder, wenn ich mich richtig erinnere, wieder mal ein Fall, wo Sato mit dabei war mit Takagi. Gab's, glaube ich, wirklich lang nicht mehr. Und ja, Gosho macht das eigentlich, finde ich, auch ganz geschickt. Also im letzten Fall mit diesem Detective Boys Grillfest, da gab's ja auch kurz Sera und den Narbenmann. Und jetzt bringt er eben Amuro mit ein. Und im nächsten Fall dann wieder Subaru Okiya. Also er bringt sozusagen in jedem Fall immer einen anderen mysteriösen Charakter und enthüllt so ein paar ganz kleine Details und so. Ist ganz geschickt. Zum Fall an sich, der Trick da und so war, ja, an sich erst schwer drauf zu kommen, aber dann war es doch recht offensichtlich. Und ja, er war ganz erinnerungswürdig. Und ansonsten ist es sehr dramatisch eben, wie Takagi dort eben unter Lebensgefahr steht und sich unter Zeitdruck auf die Suche nach ihm begeben müssen und um ihn zu befreien. Ja, was gebe ich? Also ich habe mich gut unterhalten gefühlt, aber er war jetzt nicht extra klasse. Also vielleicht 4 von der Handlung her, Detective Boys oder Takagi oder Sato oder Amuro Toru irgendwas, Sterne. Ja, ganz ziemlich gelungener Fall auf jeden Fall. Und auch schön lang mit 5 Kapiteln. Also da kann man wieder im Anime viel draus machen mit Dramatik und ja, irgendwelchen Cliffhängern, denn wenn man mehr Teile macht am Ende. Ja, und um nochmal kurz mit dem Gerücht aufzuräumen, dass Sato lange Zeit nicht mit dabei war. Also sie war jetzt in den letzten paar Fällen mal wieder zu sehen. Also vorher war es ja gab es ja diese lange Lücke nach diesem White Day Fall und dann war sie jetzt eben doch noch zweimal zu sehen. Einmal beim schlafenden Kogoro, also diesen falschen schlafenden Kogoro, und dann noch einmal bei dem Fall mit Chiba und Mieke, Naeko Mieke. Also ist natürlich schön, dass sie jetzt auch wieder mit dabei ist. Also sie ist ja sozusagen die mehr im Hintergrund bei den Fallermittlungen. Also Megure ist ja eigentlich so im Vordergrund und dann ist natürlich Takagi immer mit dabei. Und ich finde es auch mal ganz schön, wenn dann Sato mal mit ermittelt. Also hier in diesem Fall natürlich nicht, ist natürlich nicht die gleiche Konstellation wie bei normalen Mordfällen, sondern in diesem Fall auch ein bisschen was umgedreht. Und dass dann auch dieser Hauptkommissar Matsumoto mit dabei ist, dass Chiba mit involviert ist, dass Shiratori mit dabei ist, die anderen Polizisten auch, die natürlich wieder eifersüchtig sind auf Takagi und Sato, auch wieder sehr gelungen. Also, ja, schade, dass Yamamura nicht mit dabei ist, das hätte noch gefehlt. Oh Gott. Ich glaube, dann wäre der Fall etwas böse ausgegangen. Vielleicht. Na, auf jeden Fall, ich finde es auch schön, dass wieder viele Polizisten mit dabei sind. Gut, ich muss ich zugeben, ich hatte jetzt die 2 Fälle, die du genannt hast, da vergessen mit Sato. Ich glaube, da war sie auch eher so im Hintergrund tätig. Und hier ist sie halt, ja, dadurch, dass Takagi unter Gefahr steht, mehr im Vordergrund, nicht so im Vordergrund, aber dann doch am Ende hat sie dann natürlich ihren großen Auftritt und dann geht's mal wieder weiter mit Takagi und Sato. Da haben, denke ich, viel drauf gewartet. Jupp, also es geht ja nicht nur weiter, sondern wirklich weiter. Oh, ich habe es hier schon zu viele Hinweise gegeben, ich lasse es mal. Ja. Nächste Sato sind. Ja. Ja. Jetzt ist natürlich noch ein neues Kapitel rausgekommen, Kapitel 809, die Spur im Zimmer. Auf den ersten Blick sieht das ziemlich harmlos aus, aber es ist doch wirklich wieder interessant. Also, ich finde es immer toll, dass wir hier im News-Podcast immer das erste Kapitel eines neuen Falls anschneiden darf und wir dann erst im nächsten News-Podcast die Auflösung dazu haben und dann wieder den ersten Fall dazu anschneiden darf. Ja, das ist bestimmt extra so gemacht von Aoyama. Nee. Ja, wir stehen damit ein bisschen in Kontakt. Nee, nee. Nein, da gibt's keine Absprache. Ja, also es geht darum, dass Ai und Conan eben Skifahren wollen. Allerdings hat Kogoro sich natürlich wieder so zulaufen lassen, dass er da nicht fahren kann. Und dementsprechend wollen sie dann mit dem Bus fahren. Allerdings, also Conan und Ai. Allerdings ist er irgendwie zu spät oder würden sie sich nicht mehr erreichen. Deswegen bietet Ai überraschenderweise an, Subaru Okiya zu fragen. Und dann begeben sich die drei eben auch auf den Weg. Und mittendrin treffen die dann noch Takagi, die unterhalten sich ein bisschen. Auf einmal schreit dann jemand, dass eine Leiche von einem Hochhaus heruntergefallen sei. Die fahren natürlich sofort alle dahin und untersuchen die dann. Finden dann auch direkt drei Tatverdächtige und begeben sich zu denen nach Hause, wo jeder dieser drei Tatverdächtigen dann eben einen Beweis dafür hat, dass er zur Tatzeit wirklich zu Hause war und nicht beim Tatort eben. Also es ist zum Beispiel beim einen war es eine Zigarette, die noch brannte, weil er sich die vorher angesteckt hatte. Also es sind immer so, ja, nicht wirklich Beweise, sondern eher so, ja, kleine Indizien. Also da kann man bestimmt noch irgendwelche Schwachstellen finden und Conan hat am Ende des Falls auch auf jeden Fall eine Schwachstelle gefunden. So wie ich das bisher so verstanden habe. Was ich allerdings ganz interessant finde, ist natürlich wieder Subaru Okiya, der mit dabei ist, und Ai Haibara. Die beiden sind natürlich jetzt so ein bisschen nach Kapitel 800, stehen in einem Verhältnis zueinander. Und Subaru Okiya lässt natürlich auch wieder ein paar mysteriöse Zitate fallen, von dem vor allem eins sehr interessant ist, dass er das nicht, soweit ich es in Erinnerung habe, dass er nicht daran interessiert ist, irgendwelche Morde aufzulösen, sondern er lieber Puzzles löst. Ja, was man daraus wieder schlussfolgern kann. Und Ai gibt natürlich auch indirekt noch einen kleinen Hinweis darauf, was sie denn von Subaru Okiya denkt. Also da kann natürlich jeder wieder denken, was er will. Ja, soweit der Fall mal so angeschnitten. Es wird dann wahrscheinlich ein 3-Kapitel-Fall werden, nehme ich mal an. Dadurch, dass Takagi schon am Tatort war von Anfang an, könnte es aber auch so sein, dass es nur ein 2-Kapitel-Fall wird. Also Conan könnte jetzt eventuell schon auf die Lösung gekommen sein. Aber ich glaube nicht, dass es 2 werden, eher 3. Ja, ich denke auch, dass es eher 3 werden. Ja, ich bin dann auch gespannt. Also im letzten Fall war es ja so, dass Amuro nach der deutschen Reihenfolge so rum, im ersten Kapitel und im letzten nochmal dabei war. Ich denke jetzt auch, Subaru Okiya wird im ersten jetzt eben dabei sein, denn das zweite wird wahrscheinlich weitere Indizien liefern und so für den Fall. Und im dritten wird dann wahrscheinlich am Ende nochmal Okiya dabei sein und dann wird es ein 3-Kapitel-Fall sein mit der Auflösung. Und die Frage ist halt, es gibt 3 Verdächtige und einer wird wahrscheinlich irgendeinen Trick angewendet haben, um die Zigarette nochmal warm zu machen, also dampfend zu machen oder den Kaffee heiß zu machen oder eben Bier in den Schaum zu machen. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Also da bin ich auf den Trick schon mal gespannt für den Fall an sich. Also mich hat das ganz spontan an diesen einen Fall mit Shinichis erster Liebe erinnert, wo der lief ja jetzt neulich erst auf Viva, wo dann eben der Kuchen in dem Haus noch brannte, alle in die Karaoke-Box gegangen sind, dann hat einer dort einen Fax dahin geschickt und dann ist es eben aus dem Faxgerät rausgekommen und hat sich dann an diesem Kuchen eben entzündet und das ganze Haus stand in Brand. So ein Trick in etwa könnte das vielleicht gewesen sein. Also hat mich so ein bisschen daran erinnert. Sowas wird es wahrscheinlich auch gewesen sein. Ja, vielleicht hat er Gosho Aoyama mal wieder seine alten Fälle irgendwie durchgelesen und ist dann mal wieder auf den Trick gekommen. Dabei kann er gut sein. Aber stimmt, ich erinnere mich auch an den Fall mit der ersten Liebe und dem Fax, genau. Ja, wie es dann weitergeht, erfahrt ihr natürlich im nächsten News-Podcast. Ja, dann kommen wir am Ende dieses heutigen News-Podcasts nochmal kurz zu den Ereignissen in der Detective Conan Community, die wir jetzt ganz ans Ende dieses News-Podcasts gestellt haben. Also ich würde mich auch mal interessieren, wie ihr diese neue Systematik hier findet und könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, damit wir auch wissen, ob euch das gefällt, ob ihr lieber das alte wieder zurückhaben wollt oder ob es euch so eben besser gefällt. In der Detective Conan Community starten jetzt im März die Wiederwahlen der Inspektoren, also dort werden alle zur Wiederwahl gestellt. Zudem ist XX Shinichi X Ran XX, toller Name, auch zur Beförderungswahl gestellt worden, also ob er jetzt Inspektor wird oder nicht, der darf sich dann auch in 6 Monaten den Wiederwahlen stellen. Zudem wird jetzt auch der Schreibwettbewerb, lass mich nicht lügen, 6. oder 7. schon, am 16. oder 18. oder irgendwann da dort wieder starten. Das werdet ihr auch noch genauer hier in einem Themenpodcast hören. Zudem habe ich mir jetzt mal die Mühe gemacht und unsere Podcasts im Newsblog in drei Staffeln aufgeteilt. Also es gab einmal die Staffel bis zu dem Umbruch, bei dem Marcel damals dazu gekommen ist, hier in unseren Podcast. Da beginnt dann die Staffel 2 dann, und ab 2012 jetzt eben sind wir jetzt in der dritten Staffel. Also habt ihr immer so grobe Überblicke, wie wir dann das so strukturiert haben. Damit ihr auch vielleicht die Podcasts, die ihr sucht, ein bisschen schneller findet. Und haben wir auch noch die extra Kategorien News-Podcasts und Themen-Podcasts. Die bleiben dann, also die waren ja auch schon vorher da. Gut, zudem gibt's noch ein neues Content-Quiz mit Julian. Das ist die vierte Ausgabe. Dort unbedingt auch mal reinhören. Also ist natürlich wieder sehr interessant. Und auch ein paar lustige Outtakes. Ja. Ja, da hatten wir ein paar lustige Pannen bei der Aufnahme. Genau. Ja. Also kann ich nur empfehlen. Und dann gab's noch den Concast 44 über die News, über die Ausstrahlung von Detective Conan auf Viva, hatten wir hier von auch schon kurz angeschnitten. Da halt ihr nochmal eine grobe Diskussion und wie wir das finden und was Viva besser machen könnte und was gut ist. Und ja, das war's dann auch für diesen News-Podcast jetzt hier. Ich bedanke mich fürs Zuhören, verweise natürlich auf unseren iTunes-Account, dort sind wir als ConanCast zu finden. Bei Facebook und Twitter als Conan News, bei YouTube als Conan News und ja, sonst überall sind wir bestimmt auch noch zu finden. Ja, in diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, einen schönen Tag noch, bis zum nächsten Mal.